Doch ach, welch schweres Ungemach empfindet noch all hier die Seele. Wird nicht die hart gekränkte Brust zu einer Wüstenei und Marterhölle bei Jesu schmerzlichstem Verlust? Allein mein Geist sieht gläubig auf und an den Ort, wo Glaub und Hoffnung prangen, allwo ich nach vollbrachtem Lauf dich, Jesu,